zwischen Rotesheim und Leonberg West 3 Kilometer stockend, A9 Nürnberg Richtung Berlin zwischen Bayreuth Süd, Bayreuth Nord 2 Kilometer stockend und A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Ludwigsburg Nord und Ludwigsburg Süd 3 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Wirklich nicht? Es ist ein, wie heißt es, ein süßer Junge. Ein ganz enormes deutsches Brötchen. Ich habe Schichtsalat darauf gemacht, was nun wieder dänisch ist. Sie sehen, ich nähere mich an, ich integriere mich. Ein deutsch-dänisch-Brötchen. Kirsten, das müssen Sie einfach probieren. Das ist im Mund, als wenn man beide Nationalhymnen... Ich will nicht probieren, Jörgensen. Ich habe gefrühstückt. Es ist bereits 9.35 Uhr. Und das war das letzte Mal, dass ich Sie von zu Hause abgeholt habe. Aber es liegt auf dem Weg. Das haben Sie gesagt. Und ich höre Ihnen genau zu, Kirsten Kleeberg. Genau und gern. Besonders, wenn Sie wütend sind. Wissen Sie, dass Sie dann so ein rauchig-erotisches Timbre im Grundton bekommen? Ganz wunderbar. Und selten, Kirsten. Sehr selten. Chefin, Sie sollten singen. Jawohl, wütend singen. Wo ist denn eigentlich meine Kathi? Na, was denken Sie? Sie ist ein junger, ansehnlicher Mensch und die Nächte sind jetzt herrlich warm. Sie schlummert noch, wette ich, Liegt Ihre Wohnung auch auf dem Weg? Sie wird wohl noch vielleicht... Sie schlummert nicht, sie ist am Tatort, Jörgensen. Hauptkommissarin Rappeck ist da, wo auch Sie längst sollten, bei der Arbeit. Donnerwetter, was für ein Tausendsasser, unsere Rappeck. Aber entschuldigen Sie, das wundert mich nun doch. Sollte sie nicht auf mich aufpassen, ein wenig? Hat sie Ihnen das gesagt? Nein, Rappeck doch nicht. Rappeck ist Ihnen loyal bis an die Kante zur Leibeigenschaft. Ach, da ist es wieder. Mein Akzent lässt mich ein bisschen naiv erscheinen, nicht wahr? Aber wissen Sie was? Ich liebe ihn dafür. Ich hege und pflege ihn, er macht mich harmlos. Harmlos? Jörgensen, bitte. Sie sind eine verdammte Legende. Ich kenne Ihre Vorgeschichte, Interpol, Europol, BKA. Lyon, Den Haag, Berlin, Polizeidirektion Frankfurt oder... Degradiert, suspendiert, gefeuert. Ihre Legende ist ganz schön im freien Fall, finden Sie nicht? Sie haben eben ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Herr Kleeberg, ich breche Gesetze. Oder ich biege sie, bis sie brechen. Ich folge nur höchst ungern Befehlen und Dienstwegen. Selbst meine Spesenabrechnungen sind ein Fall für den Rechnungshof. Na bitte. Und wir wollen mal den Alkohol- und Sexismusvermerk nicht vergessen. Ja, ich kenne Ihre Akte. Und Sie meinen trotzdem, ich halte Sie für harmlos? Kirsten, unser Job besteht doch auch darin, uns in den Täter, hineinzuversetzen, richtig? Richtig. Ja. Examinieren Sie mich jetzt? Sie kamen nicht mal auf die Idee, dass ich das auch bei Ihnen tun könnte? So zu denken, als wäre ich an Ihrer Stelle? Was hätten Sie denn an meiner Stelle getan? Ich würde sowas wie mich nicht einstellen, niemals. Ich hätte den Befehl verweigert. Das war nicht möglich. Ist immer möglich, sage ich Ihnen gern. Aber wenn wirklich nicht, dann würde ich mich wegsperren. Mit Bürokram und Hühnerklau zumüllen, bis ich querschnittsgelähmt an meinem Schreibtisch verwese. Oder aber... Oder? Oder ich würde diesem Tunichtgut meinen besten Mitarbeiter als Wachhund zur Seite stellen. Rappeck. Gut. Wir wissen jetzt, dass wir das wissen. Und ich bin froh darüber. Offene Karten. Genau. Nur, es gab gar keinen Befehl, Sie einzustellen. Was sagen Sie jetzt? Keinen Befehl? Keinen Befehl. Ich habe mich um Sie beworben. Nur keinen Dank. Das war nicht so schwer. Sie wollte keiner. Dann? Ja, also dann sage ich, dass ich naiv war und paranoid. Ein ganz klein bisschen. Nicht schlimm. Halten Sie sich an Kathi. Die ist noch gesund. Übrigens, selbst wenn das nicht so aussehen sollte, die wollte sie auch. Wenn der IQ stimmt, kann sie durchgeknallte Loser gut leiden. Das hat sie gesagt. Genau ihre Worte. Ich glaube, wir sind da. Schnaps. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Regie Alexander Schumacher. Na, der Herr? Auch schon wach? Noch schön gefrühstückt, ja? Ausgiebig Morgentoilette. Hatten Lord Großermittler ihre Vollbart und schick Pediküre? Chefin, sagen Sie jetzt bloß nicht, dass Sie den unfreiwillig kutschiert haben. Morgen, Kathi. Wo geht's zum Tatort? Na, immer der Nase nach. Die liegen ja schon 2 Tage in der Sonne. Guten Morgen, Kollegin. Schön, Sie zu sehen. Wirklich. Abwarten. Und grinsen Sie nicht so übergriffig. Was haben Sie denn da in der Tüte? Einen sogenannten Schusterjungen. Wollen Sie? Mit was drauf? Schichtkäse. Dänischer Schichtkäse. Wer macht denn sowas? Ja, kratz ich mal ab. Her mit den Scheiß. Und mir nach. Kirsten, einen Augenblick noch. Ja? Nur Frage, weil Sie sie besser kennen. Weshalb berlinert Kathi plötzlich so räudig? Kommt das häufiger vor? Antwort? Ah, okay. Jetzt examinieren Sie mich. Sie berlinert, wenn ihr etwas nahe geht, zu nahe. Sie schützt sich, indem sie bellt. Richtig. Ah, ja. Sie scheinen wieder in Form zu kommen. Es muss also vor Ort nicht gut aussehen. Gar nicht gut. Was ist los? Kommt da jetzt bald mal. Heilige Uhr! Was ist hier was? Da, wo Sie stehen, ist der Kopf. Das andere, naja, sehen Sie ja selber. Die Beine sind gleichmäßig auf 10 Quadratmeter verteilt. Der Mähdrescher? Ja, 2-mal drüber und dann noch immer drauf gewendet, bevor es der Fahrer gemerkt hat. Wo ist der Mann? Auf der Couch. Kathi, bei allem Verständnis, wenn Sie Ihren Dialekt dann wieder etwas herunterdimmen könnten. Dann hoffe ich nur, dass sich der Schusterjunge gut kotzt. Also, in Ordnung, der Fahrer ist in psychologischer Behandlung, Schock, noch nicht vernehmungsfähig. Sie sagten, dass die beiden schon 2 Tage liegen? Die Maden sind auf circa 12 Millimeter Länge. 20 Stunden? Das haben Sie gesehen? Ja, Sie ja auch. Nee, war ein Tipp von der Spurensicherung. Mann, Sie stehen verkehrt rum. Wo kicken Sie eigentlich hin? In den Wald? Wird das hier so ein Monk-Ding oder halten Sie es nicht mehr aus? Also, irgendwas ist hier... Ach, ich weiß nicht. Na, dafür haben wir es aber nicht gecastet. Das können wir prima selber. Ach, ich weiß nicht. Kathi. Charmant, aber ich muss nicht verteidigt werden. Ich achte auf meine Tetanusimpfungen. Haben Sie das Messer gefunden? Was für ein Messer? Die Schnittwunden an der Hand, da Abwehrspuren. Das ist eine Hand? Es hat also ein Kampf stattgefunden. Womöglich. Vor 2 Tagen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir die beiden schon identifiziert haben. Wurde in der Gegend jemand vermisst? Irgendwelche Anzeigen? Keine Anzeigen. Und woher wissen Sie das, hier auf offenem Feld? 3 Klicks. Klicks? Ja, Herr Kollege. Ihre Partnerin ist ein IT-Wunder. Sie tippt schneller, als die Tasten knacksen können. Gut zu wissen. Könnte das Wunder mal gucken, ob hier in der Nähe ökologisch angebaut wird? Irgendein Ökohof? Muss ich nicht, habe ich schon. Ich bin zwar Bulle, aber immer noch Frau genug, um ein paar Schuhe und Klamotten richtig zu deuten. Einer der beiden ist vermutlich aus dem Dorf, der andere vom Meisenhof. Eine Art Kommune, die auch ökologisch anbaut. Respekt, Kollegin, Respekt. Aber nur weil ich hörte, dass das Ihr liebster Beißknochen ist, war das jetzt nicht auch ein wenig sexistisch? Was? Ich? Sexistisch? Zu Ihnen? Zu sich selbst, Frauen und Schuhe. Wie jetzt? Also, naja, also, ach, drauf gepfiffen. Ich darf das, Sie nicht, klar? Klar. Ich sehe, Sie verstehen sich prächtig. Pflücken Sie einander schnell das Sträußchen Kornblumen und dann bitte husch zurück in die Ermittlungen, ja? Danke. Also, Ökohof. Ich bin zwar keine Expertin, aber was ich hier sehe, ist knallhart konventioneller Anbau. Riesige Flächen, Monokultur, schwere Maschinen. Keine Konflikte? Gar kein Ausdruck. Die fetzen sich wie deutscher Bauernkrieg. Der Ökohof hat auf Facebook gerade zu einer neuen Mordsaktion aufgerufen. Also, groß gegen klein. Was stört einen Großbauern, einen Landwirtschaftsriesen an so einem kleinen Ökohof? Land? Die paar Quadratmeter? Können Sie den Rachen nicht vollkriegen? Pestizide. Drehen wir es doch mal um. Klein gegen groß. Stellen wir uns doch einmal vor, wir wären hier zwischen diesen Feldern ein Ökohof. Gern doch. Ich? Ein Ökohof, da kräht doch gleich der Hahn in mir. Und so vorbildlich. Nicht nur groß gegen klein, sondern mal wieder richtig. Gut gegen böse. Die Bösen düngen und sprühen mit Gift. Die Guten nicht. Und darum sind die Bösen böse, dass die Guten so gut sind. Und genau deshalb schlagen sich zwei junge Kerle die Birne ein. Weil die denken ja nicht etwa an Weiber. Suff und Tralala, die haben von früh bis spät nichts anderes im Kopf als den Schutz der Tomate, das Wohl der gemeinen Freilandjurke. Fertig, Dienstschluss, trink mal einen Snaps drauf, rest in peace. Wir stehen vor den sterblichen Überresten einer Öko-Heldensaga. Aber ihre Guten können nicht gut sein, jedenfalls nicht so richtig. Nicht? Da muss nur der Wind drehen. Und selbst wenn das Zeug nicht darüber weht, es ist ein Land, ein Boden. Der Dreck sickert ins Grundwasser, da können sie oben Zäune pflocken, so viel sie wollen. Alles, was sie anbauen, ist vergiftet von unten her. Wasser kennt keine Grenzsteine. Also Gleichstand, würde ich sagen. Wir sind hier fertig. Rappeck, die Spurensicherung soll das Messer suchen. Sie beide machen sich auf zum Hof, ich fahre ins Dorf. Ich sehe Sie 22 Uhr in meinem Büro. Und dass das klar ist, kein unautorisiertes Wort zur Presse, keine Details. Wenn nur die Hälfte unserer Vermutungen stimmt, bricht hier die Hölle los. Ein Unfall. Das ist bis auf Widerruf der offizielle Sprachgebrauch ein tragischer Unfall. Fragen? Ich? 22 Uhr? Was ist mit, wie heißt es bei Ihnen, was ist mit dem Feierabend dieser großen deutschen Erfindung? In meinem Alter brauche ich Schlaf. Hatten Sie schon, Sie erinnern sich heute Morgen? Seid ihr alle ganz dicht, oder was? Ja. Irgendwann ist Schluss? Ja, Ende im Gelände. Drogen, ich bitte, das sind Drogen im Spiel. Ja, und dann springen wir noch nackig ums Feuer. Eins. Liebe Reisdorfer, liebe Freundinnen und bitte. Aber Öko, Hauptsache bitte, Öko. Liebe Reis. Drauf geschissen, ob das funktioniert. Bitte. Die werfen sie euch hinterher. Genau, wir schupfen für 57 und die kriegen Geld für Staffelstreicheln und Düngerkanten. So ist noch die Quartier. Ja, und sowas gehört auch liebe Reisdorfer, liebe Freundinnen und Freunde. Scheiß auf, liebe Freundin. Komm uns nicht so weichgespült. Martin. Du bist nicht der Fahrer, du bist der Bürgermeister. Genau. Schmeiß genau. Endlich raus, dann ist Ruhe. Was soll uns denn noch passieren? Was soll denn noch passieren hier? Bravo. Ja, du hast doch recht, Mann. Zwei Menschen, zwei junge Männer sind tot. Schlimmer kann's kaum kommen. Und jawohl, wenn ihr das wollt, werde ich alles tun, um den Meisenhof wieder aus unserer Gemeinde zu entfernen. Raus muss der hier. Die kommen hierher aus Baden-Württemberg. Die kommen aus Bayern, Berlin, ja sogar Leute aus Österreich und den Niederlanden sind darunter. Die reden komisch und tragen Frisuren und Klamotten, dass unsere Hunde anschlagen. Sie machen ihre Kunst in unserer Kirche. Ach du Liebe. Ich sag mal, wer auch nur einmal dabei war, hat mit Albträumen ausgesorgt. Und Leute, sie bieten in unserem guten alten Dorfkonsum Obst und Gemüse an, das aussieht, als hätten sie es ihrem Vieh aus dem Futtersack geklaut. Haben sie ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, wir haben hier gute Erde. Reetsdorf liegt in prächtiger Landschaft. Und deshalb kommen sie. Deshalb wollen sie zu uns. Aber ich frage euch, wer sind wir denn, dass uns Fremde, dass uns Dahergelaufene schulmeistern dürfen, wie wir zu leben und zu arbeiten haben? Jagen wir sie zurück auf ihre fette Alm. Dann, richtig, Werner, dann ist wieder Ruhe in Reetsdorf. Genau. Ruhe. Jawohl. Wisst ihr, gerade vorige Woche kommt so ein Öko zu mir ins Büro geschlurft. Hey, du Mann. Wir wollen Erntedankfest machen, sagt er. Ein Erntedankfest? Schön und gut, sag ich. Das hatten wir ja schon Jahrzehnte nicht mehr. Ja, eben, sagt der Öko. Eben, Mann, eben du. Und wo soll's denn sein, frage ich. Na, in eurem Dorfsaal, sagt der Öko. In unserem Dorfsaal? Könnt ihr euch das vorstellen? In unserem Dorfsaal. Dieser verschimmelten, dieser rattenverseuchten Ruine. Hey, Mann. Lass mal, sagt der Öko, lass mal. Das machen wir schon, kriegen wir wieder hin. Das renovieren wir euch. Und keine Angst, kostet auch nichts, wa? Ja, bitte, was ist das? Kapern diese Leute jetzt auch noch unserer eigenen Tradition? Egal, ob wir seit Jahren keinen Erntedank mehr feiern, das ist allein unsere Sache. Das ist unser Fest. Und so traurig der Anlass auch ist, liebe Gemeinde, gut, Sehr, sehr gut, dass wir hier zusammenkommen und darüber reden können. Bisher habe ich die Ökos hingehalten. Aber Dorfsaal hin, Dorfsaal her. Gleich morgen verpasse ich denen eine Antwort, dass sie sich rückwärts überschlagen. Wir werden hier wieder unsere Ruhe haben. Ja? Wir lassen uns von Fremden nichts diktieren. Vielleicht ist es gerade ein bisschen sehr ruhig um unser Dorf. Sehr, sehr still. Ja, die Zahlen sagen sogar, dass die Gegend mittlerweile geringer bevölkert wäre als Äthiopien. Aber was sind Zahlen, wenn man ein waschechter Rätsdorfer ist? Die Zahlen, liebe Leute, die Zahlen lassen sich fälschen, ein Rätsdorfer nicht. Genau. Und wenn bei uns auch mehr und mehr Häuser leer stehen, na und? Wir kriegen das selbst wieder hin. Ja. Nein, nein, unsere Kinder werden nicht mehr wegziehen müssen. Wir Rätsdorfer werden ihnen in Zukunft hier ein Zuhause bieten. Mit Arbeit, mit Kunst, mit Tanz, mit schicken Dorfleben. Eine Zukunft eben. Wir brauchen dafür keine Vormundschaft und die Almosen fremder Hilfe. Wenn wir uns gemeinsam anstrengen, Freunde, richtig anstrengen, dann schaffen wir das selbst. Rätsdorf gehört uns, den Rätsdorfern und nur den Rätsdorfern. Jawohl, Rätsdorf. Halt die Klappe, du Idiot. Bitte, Leute, zwei Menschen, zwei Jungen noch sind gestorben. Das ist zu nichts da. Damit kann man nichts aufmunitionieren für oder gegen was auch immer. Das ist einfach nur elendtraurig. Und wir sollten trauern. Nichts weiter. Mehr können wir nicht tun. Oder vielleicht, es heißt ja immer, alles Neue fordert seine Opfer. Nee, Freunde, die beiden sind nicht die Opfer des Neuen. Wenn überhaupt, dann sind sie unsere Opfer. Opfer unserer Beschränktheit, unserer kleinen Galerie von Gewissheiten. Sind wir wirklich so selbstgerecht, so dumm, so hart geworden? Oder haben wir vielleicht einfach Angst? Diese Jungen sind tot. Das ist ohne Sinn und Zweck, ja. Aber vielleicht sind sie nicht ganz so vergeblich gestorben, wenn wir mal anfangen, darüber nachzudenken. Den Termin der Bestattung findet ihr am Amtsblatt. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Herr Sonneberg. Ja? Das war brillant. Danke. Aber eigentlich war es doch eher traurig, Frau Dr. Kleeberg. Ja, sicher. Entschuldigen Sie, die falsche Vokabel. Sie kennen mich? Sie sind doch die leitende Ermittlerin, nicht wahr? Kommen Sie, sonst erwischen uns noch die Leute von der Presse. Die Presse war schon da? Die ganze Zeit? Nur von der Märkischen. Ließ sich nicht verhindern. Willkommen in der Steppe, Frau Kleeberg. Wenn hier mal was passiert, na, dann passiert eben mal was. Ich schlage vor, wir fliehen in mein Büro. Das kennt hier niemand. Das kennt niemand? Sie sind der Bürgermeister. Mhm. Staat und Politik stehen hier nicht besonders hoch im Kurs. Wenn was ist, dann pfeifen die Leute mich zu sich. Im Übrigen ist es meine Aufgabe, nicht weiter zu stören. Ja, ist das Ihr Wagen? Ja. Naja, dann los. Ich weiß, was Sie vorhaben. Ja, ich fahre in Richtung Meisenhof. Nein, Sie wollen meine Stressresistenz testen. Ach, was für Stress. Schon gut, ich gebe auf. Ich bin durchgefallen. Ich werde Sie jetzt mit vorgehaltener Waffe zwingen, das Radio abzustellen. Was? Sie wollen mich erschießen? Erst Sie, dann das Radio, dann mich. Mann, ein bisschen Musiker. Was ist nur los mit Ihnen? Nichts. Alles gut. Alles gut. Ha! Ah! Heureka! Wo? Die Stille, Rabeck. Die Stille. Es war einfach zu friedlich. Das war vorhin mein Clou. Die Stille, die Stille. Und deshalb lügen Sie so? Und was, bitteschön, ist ein Clou? Everything means something, Kati. Ein Clou ist so eine Art Spur oder Indiz. Naja, das trifft es eigentlich nicht. Ein Clou liegt noch vor oder unter einem Indiz. Irgendwas ist seltsam. Was, das weiß man noch nicht so genau. Aber da ist so ein Gefühl. Bullenesoterik. Und was fühlte denn der Herr vorhin so seltsam? Wissen Sie, Kathi, ich bin auf einem kleinen Dorf bei meiner Großmutter aufgewachsen. Kastanie im Hof, paar Kaninchen. Ich war früh morgens bis abends in Lederhose und mit dem Fahrrad unterwegs. Also wenn da... Stopp. Ich möchte eigentlich nicht so viel von Ihnen wissen. Besonders keine Details in Lederhose. So weit kommt's noch. Und bei der Gelegenheit könnten Sie aufhören, mich Kathi zu nennen. Das ist für andere reserviert. Kein Problem. Dann eben antiseptisch. Als wir ankamen, war der Tatort abgesperrt und gesichert. Weiträumig, wie Sie hier gern sagen. Die Posten standen stramm am Absperrband aufgefädelt. Da kam nix und niemand mehr durch. Wir sind in Deutschland, Kollege. Schon, aber es wollte auch niemand durch. Wo war das Laufpublikum? Die Schaulustigen, die Sensationsgeilen mit den Fotohandys? Selbst in der Stadt sammeln sich die Fliegen über dem Mist, aber hier herrscht Dorf, Kuhnest. Hier ist es schon eine Sensation, wenn Nachbars Sau ferkelt. Und dazu noch die Spannungen zwischen den Lagern. Ganz egal, ob der Fall damit zusammenhängt, solche Schwelbrände gehen hoch, wenn es einen Toten gibt. Und wir haben sogar zwei davon. Am Tatort aber nur Wald und Wind und Vögelein. Was war los? Gehen Ihrem Deutschland jetzt auch noch die Wutbürger aus? Na, die waren da. Komplett mit Gebrüll, Plakat und roten Flecken im Gesicht. Wenn sie demnächst früher aus dem Bett kommen würden, ja, gäb's das auch nicht mit den seltsamen Clues. Und Sie haben die Leute einfach so verscheucht? Nun haben wir jetzt alle mal schön getobt, liebe Landsleute, aber wer weiß ein Lied, jetzt geht's hübsch Hand in Hand wieder nach Hause? So in etwa? Nee, keine Spur, die kläfften wie die Blöden. Aber dann gab's da so einen Typen, selbst noch ein halber Hahn, aber hat sich als Bürgermeister vorgestellt. Der kriegte sie irgendwie in den Griff und hat sie abgeschleppt. Nicht schlecht, der Mann. Hätte ich ihm ja nicht zugetraut. Wen rufen Sie denn da an? Unsere Chefin. Sie ist im Dorf, sie sollte die Lage kennen. Vielleicht redet sie ja mal mit dem halben Huhn. Seltsam, sie hat mich weggedrückt. Und das ist so seltsam bei Ihnen? In Ermittlungen schon. Und die Meisenhofler? Ja, was ist mit den Meisenhoflern? Waren die auch vor den Absperrungen? Hat er die auch in den Griff gekriegt und abgeschleppt? Frau Rappelk? Was ist mit Ihnen? Sie schielen ja. Ich überlege, Mann. Scheiße. Hätte ich drauf achten müssen. Ein Anfängerfehler. Nee, Meisenhofler waren nicht dabei. Warte. Nee, sicher nicht. Glaube ich. Glaube ich auch. Die hätten Sie bestimmt nicht überhört. Also wenn das so ist, dann wussten die zu diesem Zeitpunkt doch nichts. Unfug. Die Dorfluft leitet jedes Gerücht wie Glasfaser. Nee, die waren nicht da. Weil wir reden nicht mit sowas wie mit einem Bürgermeister, einem Staatslakaien. Wir reden nicht mit Bullen. Wir reden nicht mal mehr mit einem Schalterbeamten, wenn er uns als Schalterbeamter kommt. Alles, was auch nur mit dem halben Hintern in so eine Rolle steckt, ist tabu. Ist Gewalt, Nötigung, neoliberaler Dreck. Was grinsen Sie denn so? Wir? Sie sagten wir. Sagte ich nicht? Doch. Und wenn? Dann war es eben so ein rhetorisches Wir. Ein ganz schön glühend rhetorisches Wir. Und so detailreich im Futter. Sie stammen aus so einer Kommune, nicht wahr? Und Sie wollten da weg, weit weg. Sonst hätten Sie wohl nicht so hart die Fronten gewechselt. Was ist passiert? Kein richtig Vati und Mutti. Nur immer massenhaft Tanten und Onkels, ja? Wurde Kathis Bewusstsein gar zu sehr überdehnt? Gleich knallt's. Ein letztes Mal, ja? Ich interessiere mich nicht für Sie und Sie sich nicht für mich. Wir sind füreinander keine Menschen, wir sind Kollegen. Ah ja, unser Deal, ich vergaß. Also, was würden die Meißenhofler machen? Jedenfalls nicht mit uns reden. Zumindestens nicht so einfach. Sehen Sie her, das ist eine Satellitenaufnahme von gestern, das ist eine von heute. Felder, Häuschen. Mann, das Korn ist ringsum in Streifen abgemäht. Die schaffen sich Sichtfeld. Und das sind keine Zäune, das sind Barrikaden. Sie verschanzen sich. Weil sie die Jungen umgebracht haben? Weil Sie einen Angriff der Reetsdorfler erwarten, weil die Weltrevolution naht? Rappeck! Ist das nicht ein bisschen viel Bürgerkrieg und Verschwörung für diese zarte, flache Gegend? Keine Ahnung. Waco, Texas liegt ja auch in der Pampa. Jedenfalls stehen die Trecker nicht aus Parkplatznot in jeder Zufahrt. Und was machen wir? Tja, das ist jetzt genau der Punkt, wo Sie ins Spiel kommen, Jürgensen. Ich? Ich denke, Sie sind der Mann für ungewöhnliche Methoden. Rappeck, wenn ich mir noch ein Ding leiste, dann bin ich, wie heißt das bei Ihnen? Nachtwächter an der Müllkippe. Oder Sie rangieren vor dem Supermarkt mit der Einkaufswagen. Genau, Rappeck. Ich wollte mich bessern. Oh, später. Na gut. Der erste Bericht der Forensik. Beide Opfer hatten Stichwunden. Offenbar eine wüste Messerstecherei. Und das oder die Messer? Bisher noch nichts. Keine Tatwaffen. Aber eines der Opfer ist identifiziert. Jan Spetzke. Herrgott, wo ist Jürgensen? Ich sagte 22.00. Kommt noch. Bestimmt. Einer ist identifiziert? Ja. Jan Spetzke, 24, war bereits aktenkundig, aber nur Bagatellzeugs. So vom Steuer... Mal ein Auto geknackt, Fahrradklau, ein Ladendiebstahl. Seit 2 Jahren nicht mehr auffällig. Weil? Wieso weil? Ist Ihr Menschenbild so hinüber? Menschen können sich ändern, Rappeck. Nö, schon gar nicht in dieser Gegend. Das, was Sie Bagatellen nennen, nennt das Amt schwere Vermittlungshindernisse. Und eine abgeschlossene Ausbildung wird er wohl auch nicht haben. Außerdem gibt's in der Region sowieso nichts mehr zu vermitteln. Was soll er also machen, den lieben langen Reetsdorfer Tag? An sich rumspielen? Da klaut er lieber eine Karre und heizt über die Pappelallee. Na, wer denn Kreuzchen am Straßenrand? Das soll's. Krieg ich wenigstens dann mal einen Teddy. So, jetzt werde ich Sie mal wieder in die Sonne holen. Spitzke war Maschinenbauer. Er hat eine abgeschlossene Ausbildung. Hat er nicht. Na gut, fast abgeschlossen. Aber er hat einen Job. Und zwar... Und zwar im Meisenhof. Wo sonst? Wow, nicht schlecht. Ein Reetsdorfer im Meisenhof? Ein Deserteur? Jedenfalls haben wir eine persönliche Verbindung von Front zu Front. Er wohnte im Dorf, ging aber in den Meisenhof arbeiten. Seitdem soff er nicht mehr, keinen Tropfen. Es geht sogar die Legende, dass er mit einem Buch gesehen wurde. Ja, woher wissen Sie das alles? Sowas steht doch nicht in unseren Akten. Die sammeln doch nur Dreck. Und die Dörfler durften über den Verräter auch nur auskübeln. Du liebe Güte, wie rabenschwarz denken Sie eigentlich? Und wo zum Deibel ist Jürgensen? Ich rufe den jetzt mal an. Na, warte, Freundchen, gleich kannst du dem mit dem Hörer die Haare föhnen. Der Bürgermeister hat mich informiert und rumgeführt. Patenter Mann. Ja, hab ihn auch kennengelernt. Naja, keine weiteren Fragen. Ich geh dann mal, ja? Hackt's jetzt? Sie bleiben. Hi, hi, guys. Hier ist Snaps. Wenn ihr wollt, hupt ihr mir was auf den AB. See you. Hi. See you. Snaps. Der Mann ist Mitte 40, Staatsbeamter, Mordkommission und meldet sich wie ein bekiffter Prenzlberger. Rappeck. Ja, was weiß ich denn? Midlife-Krise. Midlife-Krise. Ich hatte sie gebeten. Nein, nein, nein. Ich hatte sie angewiesen. Auf ihn aufzupassen, ja. Aber ich pass auf niemanden auf. Habe ich gleich gesagt. Der muss selber erwachsen sein. Muss ich ja auch irgendwie. Er ist Ihnen abgehauen. Rappeck, Ihnen haut keiner ab, wenn Sie das nicht wollen. Wo war die undichte Stelle? Zwischen meinen Beinen, Chefin. Bleiben wir doch genau im Detail. Ja, zwischen meinen Beinen war die undichte Stelle. Er ist ein Kerl, kann ja wohl schlecht mit aufs Damenklo zerren. Ja gut, sehe ich ein. Aber... Aber wieso glaube ich Ihnen nicht? Nicht? Kein Wort. Tja, wo ist Jürgensen? Hey. Betty, bitte, was soll das? Wir hatten gesagt, dass wir erstmal dicht machen. Er lag bewusstlos an der Straße. Sollte ich ihn da liegen lassen? Der war völlig dehydriert. Ja, ist, gut, danke, aber ich. Es geht schon wieder. Wenn ich euch Schwierigkeiten mache. Und ich mache eigentlich immer Schwierigkeiten. Also dann, ich gehe dann mal wieder. Warte. Scheiße. Ja, es tut mir so leid. Es war ein ziemlicher Weg und auf der Website stand, 200 Euro kostet der Wochenend-Workshop. Das ist eine Stange Geld für mich. Ich wollte es nicht für die Fahrerei verpulvern. Und für Essen und Trinken wohl auch nicht. Wie gesagt, ich hab's nicht so dicke. Du kommst aus Dänemark? Hört man doch. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir mussten den Workshop canceln, steht aber auf der Website. Robert, der war unterwegs. Und er sieht auch nicht aus wie ein Geschäftsreisender. Der hängt nicht dauernd im Netz. Hast du ein Telefon? Ja, tut mir leid. Ich hätte anrufen sollen, aber da stand, wer kommt, der kommt. Das klang nicht so nach Büro und Liste und... Sagst du mir mal deine Nummer? Robert, was soll denn das werden, ne? Ja, klar, also 0163549-3583. Keine internationale Vorwahl? Robert! SIM-Card habe ich hier gekauft, wie gesagt, ich... Ja, du hast es nicht so dicke, schon klar. Ja. Und du interessierst dich also für schamanische Rituale? Mhm. Seit wann? Warum? Schon vorher mal bei einem gewesen? Mhm. Robert, hast du sie noch alle? Was ist das für ein scharfrichterlicher Verhörton? Betty, die setzen Bullen auch undercover ein. Nicht rangehen. Das ist es jetzt also, ja? Du meinst, das ist es, was Jan und Tom wollten, ja? Betty, bitte, wir sind hier gleich fertig. Darf ich mal das Handy? Klar, kannst du behalten, aber ich verstehe nicht. Hi, guys. Hier ist Snaps. Wenn ihr wollt, ruft danke, mir was ist okay. Auf den Ab. Aber Snaps, du nennst dich Snaps? Wie heißt du richtig? Morten Jørgensen. Nicht dein Ernst. Entschuldige, aber das klingt nach Muppet-Show. Smöre, Bröt, Ratatata, you know? Ratatata? Schon gut, persönlicher Sozialisationshintergrund. Soll ich dir meinen Pass zeigen? Warte, ich zeige dir meinen Pass. Das wirst du nicht. Das ist hier kein Schlagbaum und wir sind nicht die Ausländerbehörde. Ja, okay, du hast recht, denke ich ja auch. Das ist nicht nötig. Also Snaps, ja? Snaps? Säufst du? Wenn, also das mögen wir hier nicht so. Wir mögen hier nämlich überhaupt nichts mehr. Nichts und niemanden. Wir verbarrikadieren uns und verhören gern. Wir wollen von dir den kompletten Lebenslauf, einschließlich Krankenakte, und zwar lückenlos. Denn du, Snaps, das wittern wir sofort. Du bist ein dänischer Undercover-Bulle, der nach Schweiß stinkt, auf dem Abi Hai macht, zu viel und zu wenig säuft und sich in der Reetsdorfer Wallerei einschleicht, bis er im Straßenkram einschläft. Oh, ja. Gibst du, oder wir tackern dich auf einen Stuhl und drehen dir die Lampe in die Fresse. Gib's endlich zu. Ja, ich gebe ja alles zu. Stinkend dänischer, bewusstloser... Undercover-Bulle, nur bitte nicht weinen, ja? Oder nicht gleich mit so Tränen. Ich krieg sofort wieder meinen Saufdruck und ich wasch mich auf, versprochen. Schwitzhütte, Reinigungsritual, das volle Programm, nur bitte nicht. Schwitzhütte ist nicht zum Waschen da, du Idiot. Betty Vögelchen, ich versteh dich ja und mir geht's auch nicht gut dabei, aber wir haben gemeinsam entschieden. Dass wir uns wehren, ja. Aber dass wir dabei genauso scheel, bösartig und misstrauisch werden wie die, das haben wir entschieden, ja? Dafür sind Tom und Jan gestorben. Na dann komm, Robby. Lass uns die Jägerzäune spitz fallen, schaffen wir uns mal Rottweiler an und jagen sie auf alles, was in unsere Nähe kommt. Halali! Ach, ihr kotzt mich so an. Und zwar gemeinsam. Mann, Betty. Gestorben? Tom und Jan? Interne Sache. Du musst sie entschuldigen, sie ist sehr dünnhäutig jetzt. Der eine war ihr... Egal. Interne Sache. Hm. Jan? Nee, Tom. Das heißt eigentlich sogar... Ja. Egal. Traurig. Und gleich beide. Hm. Also... Ja, also dann... Dann gehe ich wohl mal wieder. Du bleibst. Mutter Erde ruft dich. Bitte? Zieh dich aus, Undercover Snaps. Zieh dich aus. Ausziehen? Sie hat gesagt, ich soll mich ausziehen. Sie will mit dir in die Schwitzhütte. Was soll's, ja, geht in Ordnung, denke ich. Aber bitte bleib nur ein oder zwei Tage. Muss jetzt mal so sein. Das ist kein Spaß mehr. Hier geht's um was. Du verstehst das? Und Kollege, ja, sollte an dir doch was faul sein. Ich hab dich im Auge. Klar. Auch nackt? Was auch nackt? Im Auge. Klar. Klar. Oh. Und? Wie war's? Wunderbar, wirklich. Ich fühle mich wie neu geboren. Oh, und das ist diesmal keine Floskel. Nur, was er da mit dieser Rassel an mir gemacht... Ach, Robert und Schamane. Schamane. Eigentlich ist es ja nicht mehr als eine heiße Dampfsauna. Ja. Und man ist länger drin, also eben bis zu 5 Stunden. Der Körper versucht, die Temperatur auf 37 Grad herunterzuregeln. Und das kostet dann bald so viel Kraft, dass er nichts anderes mehr tun kann, als sich auf sich und nach innen zu konzentrieren. Daher dann Entspannung, Trance und Halluzinationen. Also irgendwo Schamanisches. Na und, soll Robert als Schamane rumspringen? Mir gefällt's trotzdem. Ich bin ganz gern mal weg von dieser Welt, jedenfalls im Moment. Habt ihr in Dänemark auch Halluzinationen? Nein, aber wir versuchen, die Coffeeshops zu legalisieren. Scheinst eine lustige Nudel zu sein, Undercover-Snaps. Ja, Herr Ministerpräsident, höchste Priorität. Ja. Nein, noch keine heiße... Ja, Sonneberg, guter Mann, kann man sich merken. Sehe ich auch so. Doch. Die Kuh vom Eis vorerst. Ja, verstanden. Selbstverständlich. Direkt auf ihren Tisch. Ja, verstanden. Nicht an ihr Büro. Direkt auf ihren Tisch. Ja. Zu jeder Zeit. Tag und Nacht. Ja, verstanden. Nein, ich bin nicht erkältet. Ich muss nur leise reden, weil nebenan... Ja, danke, trotzdem danke. Oh, war ja klar. Jetzt läutet das Ding ganz oben die Glocken. Die Herrschaften fürchten einen Bürgerkrieg zwischen rechts und links in unserem Dörfchen. Meine Fresse! Was fummeln Sie mir denn dauernd an den Füßen? Sie stehen auf meinen Haaren, Chefin. Skalpiert gehören Sie. Hätten Sie Jürgen Sie nicht verdeckt ermitteln lassen, müsste ich jetzt nicht mit Ihnen auf einem Baum hocken. Auf einem Baum bei Nacht. Das muss sich mal einer vorstellen. Ja, und telefonieren mit dem Herrn Ministerpräsidenten aus dem Tannenbaum. Na, ist doch was. Wer kann das schon von sich behaupten? Überhaupt. Was wollen Sie? Uns kennt man auf dem Hof. Wir hatten vergangenes Jahr eine Moorleiche in der Gegend und waren in der Presse. Jürgensen ist erst seit 2 Wochen da. Den kennt hier kein Aas. Und dann noch sein dämlich dänischer Akzent. Beste Tarnung. Wenigstens einen Kontakt hätten Sie aufbauen müssen. Einen stillen Briefkasten. Irgendwas. Irgendeine Verbindung zu ihm. Ach, egal jetzt. Geben Sie mal das Fernglas. Ja, ist ein Steiner Night Hunter, XP. Vorsicht, Sie werden jeden Pickel erkennen. Oh, großer Gott. Er ist nackt. Gucken Sie weg, Rabeck. Das rate ich Ihnen. Nein, das ist eine Weisung. Ich observiere und Sie auch. Wir können nicht observieren und weggucken. Außerdem ist er ziemlich weich um die Hüften und hat eine Wohlstandsplauze. Überhaupt nicht mein Fall. Betty, das musst du dir ansehen. Du glaubst es nicht, dieser Bürgermeister entblödet sich nicht mit einer Rede auf YouTube. Robert. Hallo. Störe ich? Robert, ich schaff das einfach nicht. Jedenfalls nicht ständig. Ich kann nicht ständig drüber reden, kapierst du? Das ist alles schon schlimm genug. Aber... Siehst du, Snaps, das ist unser Robert. Gerade noch Schamane und schon wieder der Kommandante. Da kennt er keine Gnade. Mit sich nicht und mit anderen schon gar nicht. Entschuldige, hast ja recht und wir können auch später... drüber reden. Vielleicht, wenn du dann... Wenn sie alleine ist, ja, ich schon verstanden. Interne Angelegenheiten. Ich gehe dann mal ein paar Schritte. Nein. Wenn ihr zwei Idioten jetzt auch noch konspirativ werden wollt, okay. Aber zieht mich da nicht mit rein. Entschuldige, tut mir leid. Ja, mir auch. Entschuldige. Oh, und hört auf, euch ständig zu entschuldigen und so fürsorglich zu glotzen. Ich bin nicht Bambi mit einem Auerweh. Mir sind 2 Freunde gestorben. Und damit werde ich leben und klarkommen müssen. Ich, verstanden? Betty, Tom war auch mein Freund. Er hat den Hof mitgegründet. Ich verdank ihm quasi mein Leben. Und bei Jan... Jan war kein Spitzel. Mensch, Betty, er wohnte im Dorf. Zähl doch mal 1 und 1 zusammen. Du hast ihn geliebt, schon klar. Aber du bist dann eben vielleicht auch ein bisschen befangen. Genau deshalb bin ich nicht befangen. Ich kann gar keinen Spitzel lieben. Ganz einfach, das kriege ich schon rein körperlich nicht hin. Kein Spitzel, kapiert das endlich. Jan war kein Spitzel. Und Tom auch nicht. Tom schon gar nicht. Dann sind wir also alle paranoid, ja? Genau. Lagerkoller, was weiß ich. Ihr seht nur noch Feinde. Nach außen und nach innen. Ihr mutiert zur Sekte. So denkst du über uns? So denke ich über uns. Also ich bin ja nun auch paranoid. Jedenfalls war ich das, bis mir eine Dame geholfen hat. Nicht jetzt, Naps. Halt dich da raus, Freundchen, ja? Du kommst von so weit draußen, du hast keine Ahnung, was hier wirklich läuft. Ja, das hat die Dame auch gesagt. Sie gucken irgendwas auf dem Laptop und reden, wie ich selbst. Wenigstens haben sie wieder was an. Wir hätten Tee mitnehmen sollen. Oder einen Flachmann. Sie und einen Flachmann? Oder Tee. Da! Was ist das? Sie haut ihm eine rein. Boom! Der Typ auch? Oh, saubere Rechts-Links-Kombi für so ein Öko. Oh, das läuft schief. Ach, er ist aufgeflogen. Oder hat sich selbst dekonspiriert. Wir müssen los. Warte! Was soll das jetzt? Wo wollen die hin? Der Typ und das Mädchen, die schnappen sich jedenfalls schon mal das Moped, siehst du, und. Sag mal, spinnt der? Will der mit Ruff? Boing, kriegt dann wieder eine. Ach, Scheiße! Und jetzt auch noch der ganze Hof. Los jetzt, Rappeck, die lynchen den. Nee, der haut ab, Hasi flüchtet und die lassen ihn gnädig laufen, na bitte. Nix, Hasi, der flieht nicht. Das gibt's da nicht. Der rennt dem Moped hinterher. Los, runter, Zugriff. Ja, wen jetzt Zugriff? Hasi oder das Moped? Ja. Barsch! Hi, zerbulter Wandersmann. Können wir so ein Stück mitnehmen? Kein Witzchen jetzt, ja? Kriegen Sie die? Wen? Das Moped? Unter gleichen Bedingungen kein Problem, aber die fahren querfeldein. Waldwege und so, die kennen sich aus. Fahren Sie. Mann, fahren Sie. Wohin denn, Mann? Wohin? Zum Bürgermeister. Und wo ist der? Ich weiß. Erstmal Richtung Dorf, da sage ich weiter. Wieso zum Bürgermeister? Weiß noch nicht. Vielleicht ein Fall von Containment? Na, der Bürgermeister frisst aus der Mülltonne? Nicht Containern, Containment. Erzeuge Angst und Krise und mach dich zum Retter. So funktioniert Politik. Ich glaube, da irren Sie sich in dem Mann. So wie der die Lage deeskaliert hat. Ja, ich hab's gesehen. Er gab den roten Hahn auf braunem Misthaufen. Rappeck, wenn wir nachher im Büro sind, schnappen Sie sich sofort seinen Computer. Passwort? Weiß ich nicht, aber er dürfte nicht mehr dazu gekommen sein, ihn runterzufahren. Setzen Sie sich ran und wenn ich Sie frage, sagen Sie... Warten Sie, sagen Sie 3. August. Hä, wieso? Sagen Sie es einfach. Seht ihr beide schon wieder ein linkes Ding vor meinen Augen? Kirsten, wir klären hier nicht nur einen Mord auf, wir verhindern den nächsten. Vielleicht. Rappeck, fahren Sie, drücken Sie drauf. Kirsten? Der darf Sie schon Kirsten nennen? Fahren Sie! Du hast sie umgebracht. Ging's dir um die Kohle, ja? Hast dich fett von den Hamburgern schmieren lassen, ja? Was wolltest du werden, Scheißerchen? Ihr Prinz der Provinz? Schwein! Statthalter der KTC Agrarien Rehnsdorf, ihr kleiner Landeshirsch! Was sollte das werden, Rede? Pfoten weg, ihr habt doch keine Ahnung hier! Die runter von dem Mann! Scheiße, dich von dir lass ich mir schon gar nichts sagen, Snaps, du Dreckspitzel. Weg von dem Mann, sonst... Sonst was, hä? Sonst hat euer Freund eine Scherbe im Hals? Sonst könnt ihr zusehen, wie ein Stück Vieh geschächtet wird? Robert, bitte lass den Mann los, wir werden reden und dann... Ja, reden! Wer mit sowas wie euch redet, der hat schon verloren. Rappeck, passen Sie auf den Computer auf. Ja, mach ich. Ah. Hat die jetzt geschossen? Die kann doch nicht einfach... Schießen? Boah, das geht schon mal. Aua, mein Arm! Aua, aua, Sie brechen mir meinen Arm! Rappek, haben Sie den Mann unter Kontrolle? Aber wonach klingt's denn? Gott sei Dank, Frau Kleberg. Gott sei Dank. Diese Wahnsinnigen, die hätten mich doch glatt. Frau Dr. Kleberg, Sie haben mich gerettet. Ja, nein, das glaube ich ja nun weniger. Bitte? Herr Martin Sonneberg, ich verhafte Sie wegen des dringenden Verdachtes auf Mord, Betrug, Amtsmissbrauch und Anstiftung zu schwerer Straftat. Was? Was redet er da? Frau Kleberg, wer ist dieser Mann? Einer meiner Mitarbeiter. Aber wer sind Sie, Herr Sonneberg? Das ist hier die Frage. Herr Sonneberg, wo waren Sie am Abend des 3. August? Ist das ein Verhör? Frau Kleberg, ist das ein Verhör? Pfeifen Sie diesen Kerl zurück oder wollen Sie allen Ernstes behaupten, ich hätte was mit dem Tod von diesen Männern zu tun? Ich schlage vor, Sie antworten einfach. Ja, muss er nicht. Muss ich nicht selbst belasten. Ich übernehme das gern für ihn. Herr Sonneberg traf sich an diesem Abend mit Tom. Ja, Tom Händel vom Meißenhof. Schwachsinn. Ja. Schwachsinn. Nicht mit Tom, niemals. Der kriegte schon eine allergische Reaktion, wenn er einen dieser Politärscher auch nur auf einen halben Kilometer Luftlinie roch. Wirklich, Snaps, geh auf Facebook. Tom plante eine Aktion gegen die KTG und diese Halbnazis aus dem Dorf, dass es nur so geknallt hätte. Ja, und es hätte auch geknallt. Ja, vielleicht mehr, als ihr das geplant habt. Nicht wahr, Herr Sonneberg? Woher soll die Pfeife das wissen? Betty, wissen Sie, was ein Agent Provocateur ist? Ja, ein Arschloch, das ihr einschleust, damit er uns zu irgendwas provoziert und ihr uns dann einlochen könnt. Nicht Tom. Und nicht Jan. Auch nicht Jan. Jan nicht, das stimmt, ja. Er wohnte noch immer im Dorf und hatte auf dem Hof gar nicht die Position, euch zu irgendwas zu verleiten. Bis auf Betty vertraute ihm niemand so richtig. Liege ich falsch, Robert? Jedenfalls nicht Tom. Das kann doch gar nicht... Und wieso, wieso ist Jan dann auch tot? Ja, das ist die Frage. Ja, ja. Was lief schief, Herr Sonneberg? Hä? Ein dummer Zufall? Hat Jan Sie zufällig bei Ihrem Deal überrascht? Und die Situation eskalierte? Wenn es so war, dann tippe ich mal, dass Sie als Drahtzieher und politischer Mann der Tat den Fall Jan mit Ihrem Jagdmesser erledigten. Hm? Und ich tippe, dass das nun wieder zu viel für Tom war. Einfach eine Nummer zu groß. Ein paar Freunde verraten ist das eine, ein Mord, aber etwas sehr viel anderes. Tja, blöde Situation. Sie konnten nun nicht mehr zurück. Ihre gesamte politische Zukunft stand auf dem Spiel. Und um genau die ging's Ihnen doch die ganze Zeit, nicht wahr? Ja, ja, deshalb der Aufwand. Und lief ja auch nicht schlecht, hm? Wie ich an Ihrem Verlauf sehe, haben Sie sich ja heute 22 Mal Ihr eigenes YouTube-Video angesehen. Schon 340 Likes und Kommentare, man liebt Sie. Das ist doch lächerlich. Und nehmen Sie die Hände von meinem Rechner weg. Das ist persönlich. Sie haben nicht das Recht, du sich an meine... Scheiße, dir hau ich persönlich in deine persönliche Fresse. Lass das, Robert. Die machen das schon. Aber warum denn? Komm, komm, wieso denn gern? Komm, hau zu, gern doch. Das hätte ich auch verdient, wenn an dieser idiotischen Räuberpistole auch nur irgendetwas dran wäre. Der Mann beweist doch hier nicht. Der, wie sagt er selbst, der tippt mal. Keine Beweise, Tipps. Ist das der Stil Ihrer sogenannten Mitarbeiter, Frau Dr. Kleberg? Wahrscheinlich tippe ich mal, habe ich auch noch dem Mann auf dem Mähdrescher die Hand geführt. Die mähen nachts und die mähen im Akkord. Sie wussten, wie übermüdet die in der Ernte sind, das weiß hier jeder. Ja. Dann wird ja wohl sicher auch mein Jagdmesser gefunden worden sein. Die Tatwaffe. Na los, her damit. Ich liefere sofort meine DNA zum Vergleich. Tja, das war schon mal ein Fehler. Ja, genau. Nein, wir haben die Tatwaffe nicht gefunden. Na bitte. Dein Fehler, Martinchen, ja? Mein Fehler, ja. Dass Sie die Tatwaffe nicht finden konnten. Aber wie blöde bist du eigentlich? Ich bin zwar kein Bulle, aber wenn zwei sich gegenseitig abstechen, dann müssen da auch Messer sein. Die können die ja nicht mehr beiseite schaffen, tot wie die nun mal sind. Ah, gut, das ist sehr gut, das ist richtig gut. Dann ist der Beweis, dass es keine Beweismittel gibt. Tüte A, hohes Gericht, eine leere Tüte. Kommen Sie, verhaften Sie mich. Vor Gericht wird ja sowieso viel zu wenig gelacht. Und meine Rede? Mein Gott, ja, ich habe sie mir auf YouTube nochmal angesehen. Und ja, ich habe mich gefreut, dass sie mir gelungen war und so viel Zustimmung fand. Und warum war sie gelungen? Weil sie wieder Ruhe in das Dorf brachte. Ruhe, nicht Terror. Frau Kleberg, Sie waren doch dabei. Ich peitschte Reetsdorf nicht weiter zu Mord und Totschlag auf. Im Gegenteil, ich beruhigte die Empörten. Und wenn ich mich recht erinnere, Frau Kleberg, dann nannten Sie das sogar... Brillant. Ja. War es auch. Und wird mittlerweile an höchster Stelle genauso gesehen. Der Ministerpräsident ist auf Sie aufmerksam geworden. Clever, Herr Sonneberg. Wäre die Aktion des Ökohofs eskaliert, hätten Sie im Gegenzug allen Grund gehabt, diesen Fremdkörper aus der Gemeinde zu beseitigen. Der Beifall der Rechten und der Wirtschaft wäre Ihnen sicher. Aber so auch nicht schlecht. Ja, ja, nein, jetzt stehen Sie als der große Vermittler da. Oben hat man Angst vor einem Konflikt zwischen den Lagern. Sonneberg kommt und klärt die Lage. Eine Win-Win-Situation, nennt man das nicht so in Ihren Kreisen? Ach so, das werfen Sie mir also auch noch vor. Beweisstück B, der Ministerpräsident. Ich kann nicht dafür, wie andere mich sehen. Doch, doch, können Sie. Zum Beispiel mit tollen Reden. Und Ihre Rede war wirklich hervorragend. Kein Stottern, keine Äs, keine Füllsel. Nirgendwo auch nur eine kleine Wortfindungsstörung. Ja, und dann dieser rhetorisch raffinierte Dreh von Saulus zu Paulus. Einfach brillant, ja, ja, da hat meine Chefin ganz recht. Beweisstück C? Nein, nur sehen Sie, ich werde jedes Mal neidisch, wenn jemand besser reden kann als ich. Ja, besonders wenn es ein Politiker ist, da werde ich richtig unruhig. So ganz ohne Notizen, kein einziges Stichwort. Der hat das vorbereitet und auswendig gelernt, der will mich betrügen, denke ich dann immer. Schlimm, ich weiß, kein schöner Zug von mir, aber auch nicht ganz unbegründet. Kurz, entweder sind Sie ein Ausnahmetalent oder Sie haben sich präpariert. Haben Sie? Mich vorbereitet? Ja. Nee. Ach. Doch, ja, gut, vielleicht ein paar Stichworte. Ja. Immerhin stehe ich ja vor einer Gemeinde. Ja, so soll es sein. Frau Rapek, haben wir eine entsprechende Datei in Herrn Sonnebergs Rechner gefunden? Das haben wir, Herr Jürgensen. Welchen Datums, Frau Rapek? Vom 3. August, Herr Jürgensen. Erstfassung und seitdem auch nicht mehr bearbeitet. Der komplette Wortlaut. Tja. Ja, und? Wir fanden die Leichen erst am 4. August morgens. Sie wollten hier raus. Nicht wahr, Herr Sonneberg? Sonneberg? Wissen Sie, dass ich Sie wirklich für eine politische Hoffnung der Region gehalten habe? Wissen Sie das eigentlich? Hoffnung? Oh Gott, bitte, Frau Kleeberg. Wir sind in Reetsdorf. Totenacker. Monokultur auf dem Feld und in den dumpfen Nischeln dieser Dorftrottel. Man sollte die zusammentreiben und zur Notschlachtung freigeben. No, no, no. Das würde ihre Agonie verkürzen. Und der Verstand, der könnte wieder aufatmen. Ja, ja, glotzt nur so pikiert, ihr dämlichen Gutmenschen, ihr ökologischen. Wisst ihr, was ihr eurem Tom wert wart? Wisst ihr, was ihr eurem Tom wert wart? 6.000 Euro in Raten. Ja, gern auch in Raten. Hauptsache weg. Weg, bevor ihm auch noch das letzte bisschen Hirn in der Schwitzhütte verdampft. Weg von euren ewigen, schlaffen Debatten. Weg von eurer hohen, dauerwimmernden Opfermoral. Mensch, ich will leben. Ich will nicht ständig alles scheiß richtig machen. Das waren seine Worte. Hoffnung, Frau Kleeberg? In dieser Region kehrt sich das Sprichwort um. Hier verreckt die Hoffnung zuerst. Wenn man mich jetzt bitte abführen könnte. Jawohl, Herr Snaps Jürgensen, Sie haben recht. Ja. Ich muss hier raus. Was ist, Rapek? Heute keine Musike? Der Fall ist gelöst. Mir ist trotzdem schlecht. Mir auch. Vielleicht darf ich Ihnen die Stimmung mit einem Sinnwort aufhellen. Wo ich herkomme, sagen wir... Nein! Nicht, kein Sinnwort. Rapek, rechts ran. Die Kneipe? Jawohl. Snaps? Ich denke, ich soll mich bessern. Sollen Sie auch. Wir trinken Sie nicht. Sie werden uns fahren. Und das ist fair. Nein, das wäre mal nett und außerdem verteufelt unsexistisch. Und außerdem ist es eine Weisung. Snaps. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Es spielten Morten Snaps-Jørgensen, Michael Rotschopf, Dr. Kirsten Kleeberg, Astrid Meierfeld, Kati Rapek, Nadja Engel, Betty, Melika Forutan, Robert, Christoph Franken, Bürgermeister Sonneberg, Christian Schmidt und als Komparserie Einwohner des Storchendorfes Warenberg. Ton und Technik: Bernd Friebel, Andreas Stoffels und Susanne Bayer. Dorfaufnahmen und Regieassistenz Christoph Richter. Regie Alexander Schumacher. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014. Heute in einer Woche begleiten wir den Privatdetektiv Castor Troja auf das Luxuskreuzfahrtschiff Paradise Richtung Karibik. Selbst hier findet Troja Grund zum Nörgeln. Vor allem stört ihn, dass nachts ein Mann über die Reling gekippt wurde, ohne dass der Cruise Director irgendwelche Anstalten machte, dem Vorfall nachzugehen. Paradise von Tom Peukert